Deutschlandfunk. Kommentar. Der Bundesverfassungsschutz will bei der AfD genauer hinschauen. Die Behörde prüft ab sofort, ob die Partei und einzelne Politiker mit ihren Äußerungen gegen die Verfassung verstoßen. Offiziell unter Beobachtung steht die AfD damit nicht. Ein deutliches Signal ist es dennoch, meint Volker Findhammer. Die Entscheidung lag in der Luft und sie ist eine deutliche Warnung und Chance zugleich für die Alternative für Deutschland. Die Partei wird sich in naher Zukunft entscheiden müssen, mit welchen Personen und welcher inhaltlichen Ausrichtung sie vor die Wähler treten will. Der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke mit seiner geschlossenen, weltanschaulichen Haltung, geprägt von einer klaren, völkisch-nationalistischen Orientierung und eindeutig revisionistischen Bestrebungen, wenn man nur an die 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungskultur denkt, fällt in dieser Bewertung durch die Verfassungsschutzämter der Länder und des Bundes nicht unter den verfassungsrechtlichen Kanon und darf fortan, wie andere Politiker des nationalradikalen Flügels der Partei, genauer und systematischer beobachtet werden. Die Partei selbst schon hatte einen Trennungsversuch unternommen. Doch das Parteiausschlussverfahren, noch von der früheren Parteivorsitzenden Frauke Petri angestrebt, die die AfD wegen der zunehmenden politischen Rechtslastigkeit verlassen hat, blieb am Ende ohne Erfolg, weil sich die AfD ihre radikalen Zugpferde nicht nehmen lassen will, die den rechten Rand der Wählerschaft erfolgreich umwerben. Das ist bewusster Teil der Strategie der AfD durch den radikalen Protest auf der Straße, und das sind Chemnitz oder Kandel nur die markanten Beispiele dafür, schnell stark zu werden bei dem Versuch, die öffentliche Meinung zu prägen. Deshalb gab es auch immer wieder nur verhaltene Distanzierungen zu Neonazis oder Vertretern der identitären Bewegung und deren nationalistischen Ausfällen, weil die zugleich unter der Hand gern gesehene Stimmungsmacher auf solchen öffentlichen Veranstaltungen sind. Allein bei der Jugendorganisation der Jungen Alternative hat die Partei inzwischen einen Selbstreinigungsprozess in Gang gesetzt, weil ihr die handelnden Personen in Niedersachsen und Baden-Württemberg am Ende doch als zu radikal erscheinen. Jetzt aber wird die AfD auf allen Ebenen und Gliederungen zeigen müssen, wie ernst sie diesen Selbstreinigungsprozess angehen will, der Ende des vergangenen Jahres im Vorgriff auf die heutige Entscheidung schon angestoßen wurde. Ihre Rolle als nationalkonservative Partei rechts von der Union ist inzwischen gefestigt. Die entscheidende Frage ist und bleibt nur, wie weit nach rechts die Partei ausholen will. Aber es könnte genauso gut sein, dass der gierige Haufen zur Trotzreaktion ausholt, wie man das heute schon aus der Stellungnahme von Alice Weidel heraushören konnte, die von einer politischen Entscheidung sprach, die unter dem früheren Amtschef Hans-Georg Maaßen so nie gefallen wäre. Aber ist das nicht vielmehr ein später Beleg dafür, dass Maaßen die AfD trotz der bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken in Schutz genommen hat? Und noch eine dritte Option ist denkbar. Die taktische Zurückhaltung der Politiker des Flügels wie Björn Höcke, um die möglichen Erfolge bei den Landtagswahlen in diesem Jahr nicht zu gefährden. Aber das darf man der Partei nicht durchgehen lassen.